Sterne abends leuchten, tief im Süden von Espanja. Schleich sie um die alten Häuser, lass sie an, ja, denn sie will ja. Alle kennen diese Kleine, Mensch hat die Kleine lange Beine. Gestern war ich noch alleine, ich bin gespannt, wie lang sie bleibt. La Cucaracha, la Cucaracha, bleib bei mir bis morgen früh. La Cucaracha, la Cucaracha, diese Nacht vergesse ich nie. La Cucaracha, la Cucaracha, ja, mit dir halt ich es auf. La Cucaracha, la Cucaracha, dich lass ich nie mehr aus dem Haus. Wenn die Sonne morgens aufgeht, liege ich im Bett alleine. La Cucaracha ist verschwunden, hoffentlich kommt sie zurück. Niemals werde ich sie vergessen, sie hat mir mein Herz gestohlen. In den wilden Sommernächten hat's bei mir ganz schön gekracht. La Cucaracha, la Cucaracha, bleib bei mir bis morgen früh. La Cucaracha, la Cucaracha,